Und damit herzlich willkommen zum ersten regulären Blind World Podcast, und zwar heute dem Blind World Tipp. Ich hatte auf meiner Facebook-Seite, also der Blind World Facebook-Seite, schon geschrieben, dass, wenn ich es schaffe, jeden Samstag so ein Tipp kommt. Und heute kommt ja einer. Wir kennen es doch alle, wir gehen ins Internet mit unserem iOS-Gerät und es ploppt Werbung auf, die uns irgendwie stört. Es geht da auch gar nicht um irgendwelche Werbung, die einfach so da ist, aber das Schlimmste sind irgendwelche Flash-Inhalte oder einfach auch Inhalte, die in HTML5 eben gestaltet worden sind und dann eben da irgendwelche Animationen anzeigen und das unser Datenvolumen oder sonst was aufbraucht. Ja, und das ist ziemlich nervig und es gibt seit iOS 10 die Möglichkeit, diese Inhalte zu verbergen und dies geht mit den Inhaltsblockern. Ich habe jetzt hier das iPad mit iOS 10.3.2 in der aktuellen Beta. Das heißt, falls irgendetwas nicht genau so sich anhört oder eben hier aussieht, wie es bei euch ist, das liegt hier an der Beta, aber eigentlich müsste alles gleich sein. 21:01. Ich entsperre das mal. FaceTime. Und wo finden wir das eigentlich? Wir müssen als erstes natürlich einen Werbeblocker herunterladen und dazu gehen wir in den App Store. iBooks, App Store. App Store, in Arbeit. Und suchen einfach nach AdBlock. Eurovision Song Contest. Das schreibt sich ADBLOCK, Leerzeichen PLUS. Die App habe ich jetzt bei mir natürlich schon drauf. App Store, Seite 4 von 4. AdBlock Plus. Und hier haben wir sie. Tippe ich mal drauf. AdBlock Plus. Home Videos Screenshot. Taste. Ich wische mal nach rechts. Aktivieren des Werbefilters in Safari. Erst öffnen Sie die iOS-Einstellungen. Rechtspfeil Safari. Rechtspfeil Inhaltsblocker. Zweiter AdBlock Plus aktivieren und 10 Sekunden warten. Home Settings. Taste. Home Settings. Gehen wir mal Taste. Hier auf diese Settings-Button. Home Setting. AdBlock Plus. Zurücktaste. AdBlock Plus. Überschrift, AdBlock Plus, Umschalttaste, ein. Den habe ich auf ein, der Schalter muss auf ein sein. Filterlisten aktualisieren. Letztes Filterlisten-Update, Mittwoch, 1. März 2017 um 12:05. Ausnahmen, Überschrift, akzeptable Werbung, Taste, weiße Liste, Taste, mehr, Überschrift. Ja, und hier können wir eben noch Einstellungen vornehmen, dazu aber später mehr. Ihr habt die App also heruntergeladen. AdBlock Plus. Habt sie hier bei Aktionen euch verfügbar. Ich gehe mal wieder zurück auf meinen Homescreen. Seite 2 von 4. Home. App Store. 14 Update verfügbar. Ja, und jetzt müssen wir natürlich den Werbeblocker aktivieren. Dazu gehen wir in die Einstellungen. Einstellungen. Einstellungen. Überschrift. Und ich gehe mal auf die Safari-Einstellung. Einstellung. Manuel. Flug. WLAN. Blut. Mitteil. Con. Aus. Algen. Anzeige. Hinter. Tö. Siri. Touch. Butter. Da. IQ. Mail. Con. Kalend. Noti. Erinner. Nachricht. Fee. Karten. Safari. Taste. Einstellungen. Safari. Überschrift. Das ist hier jetzt ganz oben. Safari. Wische ich mal weiter. Suchen. Suchmaschine. Suchmaschine. Safari. Schnelle Web. Top-Treff. Übersuche. Allgemein. Passwörter. Autom. Häufig besucht. Favoriten. Neue Tabs. Favoriten. Tableiste. Pop-Ups-Block. Inhaltsblocker. 1. Taste. Da sind wir. Inhaltsblocker. Auswahl. Inhaltsblocker. Überschrift. Ganz oben. Dieser Inhaltsblocker erlauben. Überschrift. AdBlock Plus. 1. Und das muss auf 1 sein. Ja, ihr könnt natürlich auch einen anderen Werbeblocker nehmen. AdBlock Plus finde ich ganz in Ordnung. Die Apps kann übrigens auch keine Infos zurücksenden, so wie ich das verstanden habe, denn wenn man das beispielsweise am Computer macht, gibt es ja die einen, die sagen, ja wunderbar, die Werbung ist weg, aber andererseits werden halt natürlich auch Daten des Nutzers verkauft, denn irgendwie muss das Unternehmen ja verdienen, es gibt halt nicht alles kostenlos. Inhaltsblocker beeinflussen, welche Inhalte bei der Benutzung von Safari geladen werden. Du kannst keine Informationen über die blockierten Inhalte zurück an die App senden. Ja, und das war's eigentlich schon. Das einfach aktivieren und ihr könnt in Safari gehen und surfen. Das Ganze funktioniert aber nur in Safari, weil das eben der Standardbrowser von iOS ist und iOS eben nicht zulässt, dass andere Browser dieses Feature nutzen. Ich finde ja Safari ganz in Ordnung, deshalb stellt das für mich kein Problem dar. Einstellungen. Jetzt gehen wir nochmal kurz Aktionen in die App verfügbar. Rein. Seite 4 von 4. AdBlock Plus. Zurücktaste. Und wir sind hier in diesen Settings. Das war ja dieser Home Settings Button. Ich wische mal nach rechts. Adblock Plus. Überschrift. Adblock Plus. Umschalttaste. Ein. Dieser Schalter muss, wie vorhin schon gesagt, auf 1 sein. Filterlisten aktualisieren. Das machen wir mal. Filterlisten aktualisieren. Da werden jetzt einfach die Filterlisten vom Server geladen. Letztes Filterlisten-Update. Samstag, 13. Mai 2017 um 21:05. Gut. Ausnahmen. Überschrift. Akzeptable Werbung. Taste. Gehen wir da mal rein. Akzeptable Werbung. Adblock Plus. Zurücktaste. Akzeptable Werbung. Überschrift. Einige nicht aufdringliche Werbung zulassen. Umschalttaste. Ein. Habe ich auf ein, weil es gibt einfach Webseiten, die mit Werbung Geld verdienen. Beispielsweise irgendwelche Blogs. Und das wäre schade, wenn die nur dicht machen. Also das würde ich einfach auf ein lassen. Wenn ihr das nicht möchtet, natürlich könnt ihr es auch abschalten. Akzeptable Werbung. Wir möchten Webseiten dazu ermutigen, unaufdringliche Werbung zu schalten. Deshalb haben wir strenge Richtlinien erstellt, um Acceptable Ads zu identifizieren, die als Standardeinstellung gezeigt werden. Wenn Sie lieber komplett werbefrei surfen möchten, kann diese Einstellung jederzeit deaktiviert werden. Ja, genau, habe ich ja gerade gesagt. Wir möchten Webseiten akzeptabel. Das war's auch schon, gehen wir zurück. Adblock, Zurücktaste. Adblock, Filterlisten, letztes Ausnahmen, akzeptabel, weiße Liste, Taste. Das ist eine Whitelist, was zugelassen wird. Weiße Liste, Adblock Plus, Zurücktaste, weiße Liste, Website auf weiße Liste setzen. Überschrift: www.website.com, Textfeld. Hier können wir sagen, welche Websites, von welchen Websites Werbung zugelassen wird. Natürlich, dann kann man auch den Schalter davor abschalten, den ich gezeigt hatte, dieses akzeptable Werbung, und dann kann man eben die Blogs, die man liest, eben zulassen, dass die ihre Werbung schalten können. Ist natürlich auch möglich. Plus, Taste. Und dann einfach auf das Plus klicken und dann könnt ihr das hinzufügen. Ihre weiße Liste. Überschrift. Keine Webseiten auf der weißen Liste. Keine Webseiten. Ja, habe ich nichts drin. Gehen wir nochmal zurück. Adblock Plus. Weiße Liste. Taste. Mehr. Überschrift. Über. Taste. Für ein besseres Werbeblocker-Erlebnis benutzen Sie den Adblock-Browser für iOS. Gut, nutze ich nicht. Ich nutze einfach das Safari. Der Adblock-Browser hat nämlich die Werbeblocker an sich schon mit drin. Im App Store Dockloaden. Taste. Im App Store Dockloaden. Das war's schon. Wir können mal kurz auf Über. Für ein Über. Taste. Über. Über. Adblock Über. Version. Überschrift. Ja, das. V1.1.0. V1.1.0. Adblock Plus. Ja, über. Was es eben so gibt. Zurücktaste zu Home Video Screenshot. Und da sind wir wieder auf der Startseite. Und das soll es auch für heute schon gewesen sein. Vielen Dank fürs Zuhören und ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß beim werbefrei Surfen im Safari-Browser in iOS.